Welcome to Plotcast. Wie sehe ich was Plot as? Van der was der 31. Dezember, das der letzte Tag vom Jahr 2017 saß. Leider hat hier in Winnipeg ein paar Meter geschneit, also kann ich nicht in der Wörter liefern vor. Deswegen nehmen wir unsere Van der was zusammen auf ihrer Computer ab. Wie sehe ich was Plot as Plotcast? Wie sehe ich was Plot as? Plotcast, wie sehe ich hier was Plot as Plotcast, wie sehe ich hier nur die... Hallo? Regie Plotitsch? Jo, wer ist das denn? Ja, sag ja. Wer sonst würde das mit Regie Plotitsch anfangen? Wie lei an der Tür hier hast du mit, ne? Woran würde ich die nicht auch mal entwaschen? Was aller Seele dann, ja? Jo, du, das hält ja oben zu was hast du alles zu mir in der Ferien genommen? Oh, ich habe mich Ferien genommen, dort... Ja, so weit habe ich noch mal. Ah, so weit. Du bist so weit gekommen, du. Ich habe mich auch was Ferien genommen. Ich habe mich Ferien genommen, dort ich mich vernehme vor, Plotitsch zu reden, so viel und so viel, als es geht. Das ist eine ganz gute Idee. Das ist zu bleiben. Ich war. Aber weißt du, was noch besser ist? Ich habe mich Ferien genommen, dass unser Tauhachers sich vernehmen wollen, Plotitsch zu reden. Was hast du davon? Ich würde sagen, good luck. Viel Glück. Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir brauchen eine ganze, was sag ich mal, Crew? Cut? Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir uns helfen wollen, Plot zu bleiben. Wenn wir können hier, obviously, ich meine, ganz sicher nicht alles Plotitsch. Und jetzt fangen wir an, der würde uns helfen damit. Da würde sehr schön sein, wenn es uns helfen würde. Und um den zu ermöglichen, gleich wollen wir den zum Anfang vom nächsten Jahr ein scheinend Leid verspielen. Der Leid heute Plotitsch Lament, was zu viel bedeutet als ein Jammerleid. Erst von der Herrschaft hier in Valhannig gesungen und sag stopp, Plotitsch ist uns aller Arsch. Willst du mit ihm dort wirklich hier sehen? Hier ist Leid für dich. Schmacke Girls, mit Schmacke Girls, dort go. uns nicht von zu Hause schon aus Trich sein Pferde frägt. Dort bot ich es uns aller Wein, dort ist ne Treue sein. Wie sei ihr Boot, bonjour, monsieur, en es steht mein Freund. Du, dat jij je nee wieder en dat niet treurig stemmen deed, want een plotisch werkelijk allerweich is, en du bloos nog Französisch, en Spanisch, en Englisch, en Russisch, en alles bloos maar een plotisch mankruppe deed. Wat hast du mir mit abhetteren zum nieuwen jaar? Ik wil die mal een ganz plotige Geschichte vertalen, vielleicht helpt die dat een beetje. Na, ich hör ich. Du hast eine Tochter, die fragt ihre Ma, Mama, wil sie, ich hab das zur Welt abgekommen. Dann sag ich der Ma, das ist doch ganz klar. Gott hat dir das Wald abgestrahlt. Dann sag ich der Tochter, oh, und wer bist du hier, das Wald abgekommen? Hat Gott dir gerade das Wald abgestrahlt? Na jo, ganz richtig. Und dann fragt die Tochter, was mit meine Papa, und Onkel und Tante, und mein Opa, und all die Verwandtschaft, ist der Olaf von Gott hier, das ihr abgestrahlt wurde? Der Ma sag ich jo, woran fragst du? Dann sag ich der Tochter, du sagst mir also, dass in dieser Familie für über 200 Jahre keine normale Geburt gejagt hat? Kein Wunder, wenn die alle so brummsch sind. Ja, mit der brummsch sind, haftet sie eine Sache ab sich. Manche plötzliche Menschen wie doch lang mögen, dass 12, 15 Kinder, das will ja nicht, ne? Geh mögen für gute Familie fast, da bereden sich so. Dort ist eine gute Zahl von Familie fast, ja. Ja, aber Hans, ich hätte eine Karte auch ein bisschen in die Geschichte aus dort. Es ist eine Frau, die hat all ihr 15. Kind hinter sich und sagte man, mir ist dort ein Öland, ich möchte nicht mehr Kinder haben. Die Frau fährt zum Doktor und fragt dem Doktor, Mensch, was tue ich mal, ich möchte nicht mehr Kinder haben. Und fragt der Doktor, Anna, wo schlafst du meistens? Kickt sie dem Doktor verdutzt an und sagt, na, in unserer Schlupfstube, wo läufst du sonst? Da sagt er, na, versieg mal für ein paar Jahre im Spächer der Schlupe. Na, meist du was halbe? Doktor sagt, ja, das Wort. Sei fort ne Hüs. Im Mann, der lügt all ganz gespannt und fragt, na, heuer, was seht der Doktor dann? Na, der Doktor sagt mir, ich soll im Spächer schlupe. Na, sagt der Mann, wenn dort halbe der, dann komme ich auch im Spächer schlupe. Und das wird halbe, wenn du weißt, eine gleiche Familie habe. Ich glaube, die Familie fast, da wurde sich bei dir noch vergratet haben, was glaubst du? Ja, ich glaube, das sind noch andere Möglichkeiten, dass man das nie mit einer kleinen Familie starten wird. Ja. Und dort wird die plottische Version von Focus on the Family. Wie wünsche ich Ihnen von Podcast alle Baste in einem wörtlich glatten und ruchlosen Rutsch in den neuen Jahren an. Unsere neue Sendung kommt erst nächstes Jahr bei der Rüt. Was meinst du? Ich dachte, wir nehmen nächste Woche ab und sagen nächste Woche allein Rüt. Wie denn, Doc? Wie wollt ihr nächstes Jahr publizieren? Das ist ja doch viel zu lang. Nächste Woche. Nächstes Jahr. Nächste Woche. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das von der letzte Tag im Jahr. Also nächste Woche, nächstes Jahr, same thing. Naja, wir haben dann manchmal so ein oder andere durcheinander. Ja, das ist nächste Woche und nächstes Jahr. Und dann wünschen wir vom Podcast ut eine sehr schöne Zeit und guten Rutsch im neuen Jahr. Ich sehe euch nie viel. Ich sehe keine Worte hier. Ab war hier.